Studiozeit im Deutschlandfunk. Heute mit einem Porträt der wohl besten noch lebenden jamaikanischen Reggae-Musiker. Sly Dunbar und Robbie Shakespeare. Hören Sie eine Sendung von Rainer Blome. Hier mit einer ihrer mehr als 500 in Jamaika aufgenommenen Dub-Platten ist das Rhythmusteam par excellence. Obwohl Bass und Schlagzeug in der gesamten Popmusik der letzten 20 Jahre eine dominierende Rolle spielen, gibt es neben dem Schlagzeuger Sly Dunbar und dem Bassisten Robbie Shakespeare kein vergleichbares Rhythmusteam, das so dicht zusammenspielt, so aufeinander eingespielt und so traumhaft sicher und präzise als eine Einheit auftritt. In der ganzen Welt gibt es jede Menge gute Bassisten und gute Schlagzeuger, aber meistens kommen sie nicht zusammen. Der Erfolg von Sly und Robbie liegt im Teamwork und darin, dass sie schon seit den frühen 70er Jahren zusammenarbeiten. In all den Jahren haben die beiden eine ganz simple Technik entwickelt. Der Bass spielt eine metronomhafte, gleichbleibende Linie und das Schlagzeug füllt die Löcher aus. Aber ein guter Bassist ist ohne einen auf ihn eingespielten Drummer aufgeschmissen und umgekehrt. Das Rhythmusteam ist die tragende Säule jeder Band. Wenn das erst einmal steht, können sich die anderen Musiker auf ihre Sache konzentrieren und sich voll entfalten. Und das, so haben Sly und Robbie gleich zu Beginn ihrer Musikerlaufbahn erkannt, dauert eben Jahre, bis es perfekt ist. In Musikerkreisen werden die beiden längst die Rhythm Twins, die Rhythmuszwillinge, genannt. Und doch sind sie vom Typ und vom Charakter her sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Schlagzeuger Sly Dunbar, der mit vollem Namen Noel Charles Dunbar heißt und mittlerweile 42 Jahre alt ist, strahlt eine lässige Unterkühltheit aus, während sein Pendant, der ein Jahr jüngere Bassist Robbie Shakespeare, das ist, was man gerne einen Temperamentsbolzen nennt. Eins allerdings ist beiden gemeinsam: Sie sind von der Musik und ihrer Arbeit besessen, sind ständig mit Studioaufnahmen, Produktionen und Tourneen beschäftigt, also regelrechte Workaholics. Und das nicht nur in ihrer Heimat Jamaika, sondern seit den frühen 80er Jahren verstärkt auch in den USA. Noch heute erzählt man sich in Reggae-Kreisen die Geschichte, wie in den 70er Jahren ein normaler Tag bei den beiden ausgesehen hat. Zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht wechselten sie ohne Pause zwischen 5 und 6 verschiedenen Studios in Kingston, wo sie Aufnahmen mit den Stars der dortigen Reggae-Szene machten. Danach, wenn alle anderen sich die wohlverdiente Ruhe gönnten, gingen Sly und Robbie dann immer noch in einen Club, wo sie sich bis in die frühen Morgenstunden an Jam-Sessions beteiligten. Und den Rest der Zeit, bis zum nächsten Mittag, verbrachten sie beileibe nicht mit Schlafen, nein, sie saßen zusammen, unterhielten sich über Musik und hörten sich Platten an. Yes, it's coming to dinner, that's a trailer. Oh, I can see your bronze somewhere for me, that's a trailer. And Rastan Sly & Robbie, hier mit dem Gesangstrio von Black Uhuru, eine der zahlreichen Gruppen und Solisten, für die unser Bass-Schlagzeuggespann auch als Produzent gearbeitet hat. Beide sind aufgewachsen in jenen Ghetto-Gegenden von Kingston in Jamaika, in denen Armut und Gewalt herrschen und die Bob Marley in Songs wie Kingston 10 so treffend beschrieben hat. Bob Marleys Bassist Aston Family Man Barrett war es auch, der Robbie Shakespeare als 15-Jährigen zum Bassspielen animiert und ihm die ersten Bassläufe beigebracht hat. Wie fast alle jamaikanischen Reggae-Musiker hat auch er sich alles als Autodidakt beigebracht. Ich fing einfach an, wie ein Wahnsinniger zu üben und mit anderen zu spielen, hat Robbie einmal einem Reporter erzählt. Und alles andere kam dann von selbst. Interessant, vor allem für Leute, die selbst Bass spielen, ist die Tatsache, dass er bis vor wenigen Jahren auf jenem legendären Höfner-Bass gespielt hat, den auch Paul McCartney bei den Beatles bevorzugt hat. Sly Dunbar ist in der Nachbarschaft des inzwischen verstorbenen King Tubby groß geworden, dem Dub-Mixer, der den Roots-Reggae-Sound der 70er Jahre entscheidend geprägt hat. Und natürlich wollte Sly immer so werden wie King Tubby. Doch dann machten ihn seine Schulkameraden zum Drummer, wo er dann nach Schulschluss, wie er es selbst beschreibt, mit seinen Trommelstöcken auf Töpfen und Pfannen losschlug, nachdem jemand von seinen Mitschülern vorher das Klassenzimmer verriegelt hatte. Mit 15 gründete er seine erste Band. Das war aber noch nicht der Beginn seiner Karriere, denn er begann auch eine Lehre in einer Kühlschrankfabrik. Doch die brach er ab, als er erkannte, dass das Leben als Drummer doch cooler sei. Wie die beiden dann zusammengekommen sind, das erzählen uns Frido Josch und Marion Klein, die Original-Interview-Auszüge direkt in Deutsch sprechen und so in die Rolle von Robbie Shakespeare und Sly Dunbar schlüpfen. Ich bin da mal, noch als Teenager, in einen Club in Kingston gegangen, um mir eine Band mit Taute Harvey anzuhören, der später zu Inner Circle ging. Und gleich, als sie da reinkam, hat es mir das Spiel des Schlagzeugers angetan. Ich fragte, wer das denn sei, der da so ein Power-Schlagzeug spiele, und man sagte mir, das sei ein Junge, der sich Sly nennt. Ich machte mich mit ihm bekannt und schon ein paar Tage später spielten wir zusammen. Nach ein paar Proben gleich bei einer Session für Bunny Lee. Sly spielte unglaublich geradeaus und sicher und präzise. Als Bassist muss man sich auf das Steady-Spielen des Drummers verlassen können. Bei Sly gab es da keine Schwierigkeiten. Das war so, als würde man auf einem weichen, komfortablen Bett liegen. Einfach sicher und schön, einfach relaxed. 1972 war es. Da war ich gerade bei der Gruppe Skin, Flesh and Bones und hörte zufällig ein paar Tapes aus dem Studio von Bunny Lee. Und der Bass auf diesen Songs klang groß und fett. Ich bin Fan von den alten Studio One-Platten und der Bass erinnerte mich an den Sound dieser Platten. Wirklich gut. Der Bassspieler war natürlich Robbie. Und als wir dann anfingen, zusammen zu spielen, fanden wir schnell heraus, dass wir die gleichen Ansichten über Musik im Allgemeinen und über Rhythmus im Besonderen hatten. Wir stellten eine Band mit 7 Musikern zusammen und begannen sehr hoffnungsvoll. Doch nach kurzer Zeit verließ uns einer nach dem anderen und wir zwei blieben alleine übrig. Im Nachhinein glaube ich, dass uns dieser ganze Frust eng zusammengeschweißt hat. Kam der Erfolg dann ziemlich schnell danach? Nee, überhaupt nicht. Das dauerte schon was. Richtig los ging es, als wir zum ersten Mal mit Peter Tosh auf Tour gingen. Da fingen Musiker und auch Kritiker zum ersten Mal an, unsere Qualitäten als Rhythmusteam als eine rhythmische Einheit zu erkennen. Und viele glaubten, der Drummer hätte nicht 2, sondern 6 oder 8 Arme. Seitdem hat Sly auch seinen Spitznamen, der Tintenfischmann. Mit dieser Tour begann das ganze Sly and Robbie-Ding. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass man die ganzen Dub-Effekte aus dem Studio auch live spielen könne. Und als wir das dann machten, war es wie Magic auf der Bühne. Ich beanspruche nicht unbedingt die Urheberschaft des Dub-Spielens auf der Bühne, aber ich glaube doch, dass wir damit schon vieles vorweggenommen haben. Zum Beispiel in Richtung Dancehall-Stil. Warning! The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. Right here in Jamaica. Your glaucoma, yeah. I'm an Adi Bush doctor, yeah. So there'll be no more smoking and feeling tense. When I see them I come, I don't have to jump no fence. Legalize marijuana. Down here in Jamaica. Peter Tosh und der Bush Doctor mit Sly und Robbie am Schlagzeug und Bass. Die beiden haben dann noch einige weitere erfolgreiche Tourneen mit Peter Tosh um den ganzen Erdball bestritten. Sie trennten sich aber dann nach der gemeinsamen Tour mit den Rolling Stones. Der inzwischen ebenfalls verstorbene Peter Tosh hielt nicht nur seine eigene Musik für die einzig relevante, er ließ auch außer dem Roots Reggae keine andere Musik gelten. Er verurteilte Disco und Funk ebenso wie den DJ-Reggae, ohne zu bemerken, dass er davon selbst auch schon längst beeinflusst war. Er machte sich nicht bewusst, dass der Reggae am Anfang auch aus einem Konglomerat verschiedenster Stile und Einflüsse entstanden war. Sly und Robbie aber waren an Erweiterung über den Roots-Reggae hinaus interessiert, vor allem an einer Verbindung von Reggae mit Funk-Music. Und während Anfang der 80er Jahre die Entwicklung des Reggae stagnierte, waren Sly und Robbie eine der wenigen, die sich mit der Unbeweglichkeit und des Festgefahrenseins nicht zufrieden gaben und das Crossover anstrebten. Seitdem gelten sie so etwas wie Trendsetter, was ihnen den Beinamen Propheten des Groove eingebracht hat. Sie waren den anderen halt immer ein paar Beats voraus. Da kann ich mal was über unsere Anfangszeit erzählen. Damals hatten wir gemeinsam ein Apartment und da wir nachts nicht schlafen konnten, haben wir immer rumgesessen und über Musik gesprochen. Wie wir unsere Songs arrangieren und wie wir sie spielen wollten. Ohne praktische Übung, nur indem wir darüber sprachen. Während alle anderen schliefen, haben wir uns damit beschäftigt. Und dann hat sich Sly immer die Fachblätter aus den USA besorgt und wir haben die Hitplatzierungen studiert. Danach haben wir uns dann immer Platten besorgt. Einfach um rauszukriegen, worin die Unterschiede zwischen der jamaikanischen und der Musik in den USA lagen, wie die gemixt sind. Das alles hat uns natürlich inspiriert, wenn wir mit unserem eigenen Sound experimentierten. Wenn eine bestimmte Musik die Nummer 1 wird, will man doch rausfinden, warum sie die Nummer 1 ist. Tja, unsere Freunde in Jamaika haben sich immer gewundert, warum wir all diese Musikfachzeitschriften aus den USA lasen. Und von den Hits haben wir uns so viele Singles und Kassetten gekauft, dass wir bald schon zu den liebsten Stammkunden der Plattengeschäfte in Kingston gehörten. Und dann gibt es noch was anderes, weshalb wir schon früh über den jamaikanischen Tellerrand blickten. Und das ist unser frühes Interesse für den Rock'n'Roll. Schon seit den frühen 70er Jahren. Uns hatte schon immer fasziniert, wie die sich auf der Bühne bewegten. Und als wir mal die Gelegenheit hatten, fragten wir Mick Jagger danach. Und er sagte, och, das ist nur Schauspielerei, das ist Teil der Show. Von da ab haben wir auch mehr Augenmerk auf den Show-Aspekt gelegt. Und dann haben wir uns schon immer alle möglichen Musiken angehört, nicht immer nur Reggae. Das hat den Horizont erweitert. Meine früheste Lieblingsmusik war unter anderem auch Rock und sogar Country und Western. Vor allem die Platten von Led Zeppelin hatten es mir schon immer angetan. Und wenn wir mal auf eine besonders tolle Platte gestoßen sind, dann haben wir uns die so 50 Mal hintereinander angehört. Richtig. Da haben wir immer still dagesessen und haben zugehört. Denn wir wussten, dass wir gerade dabei waren, etwas darüber zu lernen, woher die Musik kommt. Es gibt viele Musiker, die haben einfach kein Gefühl und Gespür dafür, wohin sich die Musik entwickeln wird. Ganz einfach, weil sie nicht wissen, woher sie gekommen ist. Die Zukunft der Musik baut immer auf der Vergangenheit auf. Und wenn ich mir zum Beispiel alte Motown-Platten anhöre, finde ich immer mal eine gute Rhythmusfigur oder ein hübsches Riff, das ich dann nehmen und in meinen eigenen Ideen verknüpfen kann. In der heutigen Musikszene passiert unter den wirklich kreativen Musikern vieles in dieser Art. Da gibt es zum Beispiel den Hit Murder, She Wrote von Chaka Demis and Pliers. Und da kannst du einen Riff entdecken, das leicht abgewandelt auf einem alten Song der Isley Brothers basiert. Grace Jones mit Sly und Robbie als Rhythmusteam und als Producer. 1981 wurde Nightclubbing weltweit ein großer Hit und der eröffnete ihnen in den USA Tür und Tore. Fortan konnten sie das verwirklichen, was ihnen in ihrer zu eng gewordenen Heimat Jamaika unmöglich war, nämlich die unterschiedlichsten Einflüsse als Basis zu nehmen und die mit ihren eigenen Ideen zu vermischen. Ja, aber man muss auch versuchen rauszukriegen, was die Leute hören wollen. Manchmal liegt man falsch, aber größtenteils treffen wir den Geschmack der Zeit. Da wird immer behauptet, dass man die richtige Platte zur richtigen Zeit rausbringen muss. Daran glaube ich überhaupt nicht. Denn man kann zwar der Zeit ein wenig voraus sein, aber keine Musik kommt zur falschen Zeit, wenn man sich einfach nur die Mühe macht, die Leute genau zu beobachten, wie sie sich bewegen, wie sie sich kleiden und wie sie mit sogenannten Trends in der Musik umgehen. Grace Jones und Nightclubbing waren der Durchbruch zu Sly's und Robbies neuer Karriere in den USA. Nun wollten nicht nur die Großen der Black Music mit ihnen zusammenarbeiten, sondern auch Rockstars wie Bob Dylan, Mick Jagger, Joan Armatrading und Ian Dury unter anderem rissen sich darum, mit Sly und Robbie ins Studio zu gehen. Nach der Reggae- und Funk-Fusion der frühen und mittleren 80er Jahre machten die beiden 1987 einen weiteren Crossover-Schritt, in dem sie Reggae und Hip-Hop zusammenbrachten. Natürlich auf ihre eigene Art und mit ihrer ganz persönlichen Handschrift. Erstes Ergebnis war nach einer kurzen Zusammenarbeit mit Afrika Bambaataa und Herbie Hancock ihr Album Silent Assassin. Und wenn man, wie wir, in die USA geht, um uns da Gehör zu verschaffen, dann ist das so, als würdest du zu jemandem in den Hinterhof gehen. Und da muss man schon mit ein paar Ideen kommen, die die akzeptieren. In unserem Fall war es Chris Blackwell, der englische Plattenfirmenboss, der uns auf die Idee brachte, eine Brücke zwischen Reggae und Rap zu schlagen. Er brachte uns dann mit dem New Yorker Rapper KRS-One von der Boogie Down Production zusammen. Und wir spielten ein paar Reggae-Rhythms zu seinen Raps. Und das hat unter den Hip-Hopern, aber auch unter den Reggae-Leuten in den USA mächtig eingeschlagen. Auf diese Art sind dann zwei Lager zusammengekommen. Yes, live from New York City. Blastmaster Karis, one of the massive BDP crew. And we're gonna do a little something like this. Once again, I'll flash a style that you are probably thinking that it's about time the reggae scene and rap music must cross the line and party together. You might think I'm not from Yard, but that just makes this whole routine a little odd, 'cause mixing rap with reggae music is not that hard. We must come together. This nonsense of rap being different from reggae is a big lie. Shouldn't separate themselves in music, no reason why. Yes, my name is KRS, and I have come to tell you that I'm funky fresh, and Sly and Robbie simply is the nation's best. We must come together. Boogie Down Productions on the funky fresh lyric, Sly and also Robbie on the radical music. We can break down any system and we break them very quick. I am teaching lyrics, Sly and Robbie on the mix. So what do you do when we come into your town? Run, get your tape recorder, tape the newest sound. It's his hip-hop, reggae, reggae, reggae, reggae rap, done by the crew, which is ready to attack. So, once again, I flash a style that you are probably thinking that it's about time the reggae scene and rap music must cross the line and party together. Boogie Down Productions of the mighty BDP, radiating knowledge to a poor community. You can take this for a joke or you can take this seriously. Taking over constantly. It's drums and bass and conscious lyrics. Dibby dibby sound, boy, just can't take it. A lot of crews come out and then want to try it, but KRS-One only produced the hits. We call that hit, hit, hit, hit, hit, hit. No gunman, 45 just suck it. Even though the fire shot, we just can't stop it, 'cause everything we say, you know, is well intelligent. Dog. Once once again, I flash a style that you are probably thinking that it's about time the reggae scene and rap music must cross the line and party together. You might think I'm not from Yard, but that just makes this whole routine a little odd, cause mixing rap with reggae music is not that hard. We must come together. This nonsense of rap being different from reggae is a big lie. Separate themselves in music, no reason why. Yes, my name is KRS, and I have come to tell you that I'm funky fresh, and Sly and Robbie simply is the nation's best. We must come together. Von dem Album Silent Assassin war das der Titel Party Together mit dem Rapper KRS-One, eine neue Version des Turtle-Klassikers Happy Together. Im veränderten Refrain-Text heißt es da, Reggae, the same as rap music, must cross the line and party together. Reggae, genau wie rap music, muss die Linie überschreiten und zusammen eine Party feiern. Nicht nur Songtext, sondern für Sly und Robbie auch im wahrsten Sinne des Wortes Programm. Ein Jahr vor Silent Assassin war den beiden mit dem Album Boobs, Rhythm Killers, ein Meilenstein des Crossovers, gelungen. Eine Platte, die hierzulande unverständlicherweise wenig Beachtung fand, in den USA aber wahre Begeisterungsstürme entfachte und wohl wesentlich zu den vielen mutigen Stil- und Grenzüberschreitungen in der Black Music der letzten Jahre beigetragen hat. Dank ihres Erfolges ließ die Plattenfirma Sly & Robbie ungewöhnliche Freiheiten. Erstmals konnten sie sich nach Herzenslust im Studio austoben und neue Klänge und Rhythmen mit Synthesizern, Samplern und Computern ausprobieren. Schon die Liste der beteiligten Musiker, die Sly und Robbie zu diesen Aufnahmen ins Studio holten, lässt auf eine große, sinfonieähnliche Stilüberschreitung schließen. Da spielen der Platten-Scratcher Grandmaster DST und der Reggae-DJ Shinehead Seite an Seite mit den P-Funk-Pionieren Bootsy Collins und Gary Cooper, dem kubanischen Trommler Daniel Ponce und den Jatzern Henry Fredgill und Carl Berger sowie dem Rockgitarristen Nicky Skopilaitis. Und dazu als Produzent der neben Sly und Robbie wichtigste Crossover-Meister der 80er Jahre, Bill Laswell. Bye. Von der 1987 erschienenen Sly und Robbie-Platte Boops, Rhythm Killers. Aus der Verbindung von Reggae mit Rap ist inzwischen längst ein starker, eigenständiger Stil geworden, der sogenannte Dancehall-Reggae oder Ragga. Dancehall wird noch größer werden. Ich glaube, dass er noch nicht mal so richtig begonnen hat, aber wir müssen uns anstrengen und dafür sorgen, dass er nicht stagniert und totläuft. Wir werden mit neuen Beats, Basslines und Computern experimentieren. Auch die Texte müssen verbessert werden. Die sind teilweise doch noch allzu banal und eingleisig. Wir müssen darüber rappen, worüber auch die Leute miteinander sprechen. Deshalb ist zum Beispiel Informer von Snow so ein großer Hit geworden. Dancehall wird bleiben, denn er ist beim Reggae von Anfang an dabei gewesen. Am Beat wird sich nur geringfügig etwas ändern. Es ist die Melodie, die wichtig ist und die Sache weiterbringen wird. Für mich ist eine Melodie wichtiger als ein Text. Man kann ein Stück mit einem total blöden Text haben. Wenn die Melodie stimmt, dann wird es trotzdem ein Hit. Trotzdem sind die Texte enorm wichtig. Sie sollten eine Geschichte erzählen, die jeder nachvollziehen kann, die er so oder ähnlich selbst schon mal erlebt hat. Ich denke, wir werden auch wieder auf bewusstmachende Texte zurückkommen. Doch das muss nicht unbedingt was mit Ja Rastafari, Marcus Garvey oder dem Elend in Afrika zu tun haben. Das können Texte sein, wie die von Bob Marley, die mehr eine universale Botschaft bringen. Sly and Robbie, die Meister des Crossover zwischen jamaikanischem Reggae und schwarzer amerikanischer Musik. Sly and Robbie, die Trendsetter und Beat-Propheten. Was wird Ihrer Ansicht nach in den nächsten Jahren mit dem Reggae passieren? Musik und ganz besonders Reggae ist eine große universale Sprache, egal ob du von Japan, den USA, Kanada, Afrika, Deutschland oder Jamaika kommst. Das ist halt so, als ob hunderte verschiedener Stammesgruppen zusammenkommen und anfangen, eine einzige gemeinsame Sprache zu sprechen. Ihr werdet sehen, Reggae wird mit allen möglichen Musiken der Welt gemischt werden. Japanische, koreanische, afrikanische, indische, jede nur denkbare Musik. Eine Mixtur von verschiedensten Musiken, sodass sich jeder angesprochen fühlt und dazu tanzen kann. Solange da ein Groove ist, ist alles andere zweitrangig. Sly und Robbie haben in den letzten 10-12 Jahren hart daran gearbeitet, die Sprachbarriere, so ein Albumtitel aus dem Jahre 1985, zwischen dem Publikum der schwarzen Musik in den USA und der Reggae-Szene zu durchbrechen. Zum Schluss noch Musik von eben diesem Album, Miles, mit dem Miles Davis-Zitat aus Black Satin, von der LP Language Barrier. Sly und Robbies erste LP unter eigenem Namen, auf dem sie keinen Reggae gespielt haben. Unter anderem mit Wally Badaroo, Herbie Hancock, Manu Dibango, Afrika Bambaataa, Bob Dylan und dem Rapper Doug E. Fresh. Thank you. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blome.